Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Béla Bartók, Volksmusikforscher, Komponist und Pianist, war einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Der gebürtige Ungar machte aus bäuerlicher Volksmusik universelle Kunst. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts. Ein Mann um die 30 sitzt an einem Schreibtisch. Der Raum hinter ihm ist dunkel, sodass sich sein Profil im Schlaglicht der Schreibtischlampe wie ein Scherenschnitt abzeichnet. Auf der Arbeitsfläche stapeln sich Bücher. Der Mann, es ist Béla Bartók, blickt hochkonzentriert auf ein Heft, in das er etwas notiert. Hinter seinem linken Ohr erkennen wir einen Schaltrichter. Er ist Teil eines Apparates, den Bartók mit seiner linken Hand bedient. Der Schalltrichterapparat ist ein Phonograph, ein technisches Wunderding, mit dem es zum ersten Mal möglich ist, Schallwellen aufzuzeichnen. Nach 1900 benutzt man das Gerät, um besondere Geräusche oder Stimmen zu dokumentieren und zur musikalischen Feldforschung. Dies zum Beispiel könnten die Klänge sein, die Béla Bartók auf dem Foto abhört und auf Notenlinien überträgt. Es ist ungarische Volksmusik und damit schriftlose Musik, die in bäuerlicher Tradition überlebt hat. So jedenfalls lautet die Definition des Handbuchs der Musikethnologie. Der Phonograph ist Bartóks wichtigstes Arbeitsgerät. Ab 1906 reist er mit ihm durch Südosteuropa, aber auch durch die Türkei und Nordafrika. Überall, wo er fündig wird, nimmt er die seit Generationen überlieferte Musik der ländlichen Bevölkerung auf. Auf diese Weise entsteht eine beeindruckende Sammlung aus 3.223 slowakischen, 2.721 ungarischen und 3.500 rumänischen Stücken und Melodien. Heute gilt Béla Bartók als einer der Gründer der modernen Musikethnologie. Die Wissenschaft ist jedoch nur ein Teilbereich von Bartóks Tätigkeit. Das wäre wie ein Schmetterlingsforscher, der damit zufrieden wäre, verschiedene Spezies zu präparieren und zu klassifizieren. Wenn er damit zufrieden wäre, wäre seine Sammlung nur lebloses Material. Béla Bartók ist auch ein kreativer Musiker, ein innovativer Komponist, der der Musik des 20. Jahrhunderts neue Wege eröffnet. Dies unter folgender Überlegung. Die Frage ist, wie kann ich bäuerliche Musik übernehmen und sie in moderne Musik verwandeln? Béla Bartók? Komponist, hat was mit Ungarn zu tun. Bartók, der Name ist uns vertraut. Und was ist mit seiner Musik? Welche Bartók-Stücke kennen wir? Vielleicht das Allegro Barbaro mit seinen unerbittlichen Rhythmen? Oder Bartóks Konzert für Orchester, das ein Klassiker der Moderne ist? Unter Umständen begeistern wir uns für eines seiner Streichquartette. Und, ja genau, was ist mit dem Mikrokosmos? Jener Sammlung von 153 Klavierstücken, die Kinder leicht beginnen, um sich zur Höchstschwierigkeit zu steigern. Bartóks Mikrokosmos hat wohl jeder Klavierschüler einmal unter seinen Fingern gehabt. A kilenc csodaszarvas. Volt egy öreg apu. Wer war Béla Bartók? Welcher Mensch steckt hinter dieser Musik? Was ist das für ein Mann, der auf Ungarisch zu uns spricht? Er hatte die äußere Erscheinung eines feinnervigen Gelehrten. Der von fanatischem Willen und unbarmherziger Strenge getriebene Mensch wirkte unnahbar und war von einer zurückhaltenden Höflichkeit. Erinnert sich der Mäzen Paul Sacher. Unnahbar, unbarmherzig, unergründlich, unzugänglich, gefühlskalt. Das sind Worte, mit denen Bartoks Persönlichkeit immer wieder beschrieben wird. Der Komponist ist ein schwer zu fassender, widersprüchlicher Charakter. Einerseits gibt er sich wortkarg und abweisend, andererseits ist er ein Sprachgenie. Mein Vater studierte fremde Sprachen mit großem Eifer. Erinnert sich der älteste Sohn des Komponisten. In seiner Jugend sprach er bereits gut Französisch und Deutsch. Später lernte er Rumänisch, Slowakisch, Englisch und Italienisch. Er studierte die arabische, türkische, bulgarische und finnische Sprache und an seinem Lebensende die südslawische. This sonata, Sonatino, was originally conceived as a group of Romanian folk dances for piano. Hier beispielsweise steht Bartok einem amerikanischen Journalisten Rede und Antwort. Und das ist der französisch sprechende Bartok in einem Interview des belgischen Rundfunks. Notre musique paysanne a une importance extrêmement grande pour nous, compositeurs hongrois. Béla Bartok zeichnet sich nicht nur als Komponist und Volksmusikforscher aus. Er feiert auch als Pianist eine internationale Karriere. Konzertreisen führen ihn nach England, Frankreich, Deutschland, Italien, in die USA und sogar in die Sowjetunion. Hier hören wir in einer historischen Aufnahme Béla Bartok mit einer Partita von Johann Sebastian Bach. Béla Bartok wird am 25. März 1881 in Nagy-Szentmiklós geboren, einem Provinznest, das im Süden des damaligen Ungarn und damit auch am äußersten Rande der österreichisch-ungarischen Monarchie liegt. Wer gebildet ist, blickt kulturell nach Wien. Der Vater des Jungen ist Direktor der Ackerbauschule, die Mutter ist Lehrerin und erteilt ihrem Sohn ersten Musikunterricht. Mit 4 Jahren schlug er auf dem Klavier mit einem Finger die ihm bekannten Volkslieder an. 40 Lieder kannte er. Und wenn wir den Anfangstext der Lieder sangen, konnte er das Lied sofort spielen. Von Geburt an kränkelt Bartok. Vielleicht deshalb wird er zum introvertierten Einzelgänger. Jedenfalls ist dies eine Rolle, die der zukünftige Komponist sein Leben lang beibehalten wird. Béla Bartok ist 7 Jahre alt, als sein Vater stirbt. Die Restfamilie zieht nach Nagy-Szelles, eine Kleinstadt in Nordungarn. Dort gibt der 11-jährige Junge sein erstes Konzert. Er spielt Beethovens Waldsteinsonate und eine eigene Komposition, Der Lauf der Donau. Nach dem Abitur studiert Béla Bartok an der Budapester Musikhochschule. Es sind Jahre eines patriotischen Rausches, eines glühenden ungarischen Nationalismus, der Österreich politisch und kulturell den Kampf ansagt. Der junge Bartok erliegt diesem Rausch. Nieder mit den Habsburgern! Ich für meine Person werde mein Leben lang einem Ziel dienen, dem Wohl der ungarischen Nation und des ungarischen Vaterlandes. 1903 komponiert Bartok eine symphonische Dichtung, die den ungarischen Nationalhelden Lajos Kossuth porträtiert. Der Erfolg des patriotischen Zeitgeistwerkes verhilft ihm zum Durchbruch. Béla Bartok ist etabliert. Mit nur 26 Jahren wird er Klavierprofessor an der Budapester Musikakademie. Kossuth ist jedoch noch nicht der typische Bartok-Sound, den wir kennen. Zunächst orientiert sich der Nachwuchskomponist an Vorbildern wie dem deutschen Richard Strauss oder dem Franzosen Claude Debussy. Zu seiner eigenen Sprache findet Bartok, als er 1905 die bis dahin schlichtweg unbekannte ungarische Bauernmusik entdeckt. Zu seinem Weggefährten und Kollegen wird der Komponist Sultan Kodai. Der mir mit Scharfsinn und Urteilskraft manchen unschätzbaren Wink und Ratschlag erteilte. 1906 erscheint eine erste gemeinsame Sammlung der beiden. So beginnt eine intensive Forschungstätigkeit, die den Volksmusiksammler Bartok mit seinen Phonographen über die Grenzen seiner Heimat führen wird und die ihm letztlich zu einem eigenen Kompositionsstil verhilft. Wie hat sich Béla Bartok von Volksmusik inspirieren lassen? Ein Beispiel. Dies ist eine Schallaufzeichnung des Musikethnologen. Und das die Komposition, die sich darauf bezieht. Béla Bartok sagt: Das Studium dieser Bauernmusik war deshalb von entscheidender Bedeutung für mich, weil es mich auf die Möglichkeit einer vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur-Moll-Systems brachte. Dies führte als letzte Konsequenz zur vollkommen freien Verfügung über jeden einzelnen Ton unseres chromatischen Systems. Das bedeutet, Bartok bedient sich einer harmonisch offenen und rhythmisch komplexen Volksmusik und macht daraus eine Kunstmusik, die in den Ohren des mitteleuropäischen Bildungsbürgertums verstörend avantgardistisch und atonal klingt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist dies eine Revolution, die progressive Musiker begeistert und konservative Kräfte verschreckt. Bartok, ein überabstrakter Kopf, ein komponierendes Geistgespenst, Machtlosigkeit, die Hybris des Abstrakten. Der Dirigent Wilhelm Furtwängler. Nicht die Arme, die die Beitut, legen auf ihn, nischad, nischad. Béla Bartok, Meister der Moderne. Vom öffentlichen Künstler zur Privatperson. Bartok war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe schließt der 28-jährige Professor mit einer seiner Schülerinnen, der 16-jährigen Martha Ziegler. Den neuen Familienstand hält Bartok geheim, nur die Mutter informiert er. Martha wird bleiben. Sie ist meine Frau. Die Ehe zwischen Béla und Martha wird 1923 geschieden. Wenig später bringt Bartok eine Klavierstudentin nach Hause. Dita Pastori heißt sie. Sie ist 19, er 42. Von Zuneigung war bisher keine Spur. Plötzlich stellt Bartok seiner Begleiterin ein Ultimatum. Er wolle sie heiraten und erwarte eine Antwort innerhalb von 3 Tagen. Dita sagt zu. Sie wird nicht nur Bartoks zweite Ehefrau, sondern auch die Duopartnerin ihres Mannes. So ist das erste öffentliche Auftreten des Musikerpaares die Uraufführung der berühmten Sonate für 2 Klaviere und Schlagzeug. Und dann gibt es noch eine dritte Frau im sonst so gefühlskalten Komponistenleben. Die bekannte Geigerin Steffi Geier, der Bartok leidenschaftliche Briefe schreibt. Seit einiger Zeit bin ich so merkwürdiger Stimmung. Ich falle von einem Extrem ins andere. Ein Brief von Ihnen, ein Wort von Ihnen macht mich jubeln. Ein anderes bringt mich fast zum Weinen, so weh tut es mir. Es ist ein ständiger Rausch. Der 25-jährige Bartok widmet Steffi Geiger sein erstes Violinkonzert. Ein Werk, das lange als verschollen galt und erst nach Bartoks Tod wiederentdeckt wird. Ein Zeitsprung. Köln im Jahr 1926. Das Opernhaus der Domstadt bringt Béla Bartoks Der wunderbare Mandarin zur Uraufführung. Die Tanzpantomime ist Bartoks dritte Bühnenkomposition nach der Oper Herzog Blaubartsburg und dem Ballett Der holzgeschnitzte Prinz. Der wunderbare Mandarin ist ein grelles, groteskes Werk, eine Parabel auf die Hässlichkeit der zivilisierten Welt. Die Premiere wird ein Riesenskandal. Vor dem Kriege hätte es die Intendanz nicht gewagt, ein solches Schmutzwerk zu geben. Aber heute scheint in Köln alles möglich zu sein. Es ist bezeichnend, dass Bartok sich an einen nicht zu übertrumpfenden, perversen, blutrünstigen Stoff gemacht hat. Und die Musik, nun pervers, trivial, krankhaft im höchsten Grade. Der Eklat ist ein böses Omen für das, was kommen wird. Der Bartok des Jahres 1926 ist nicht mehr der glühende Nationalist der Jugend. Er ist ein liberaler Weltbürger. Und er ist ein Neutöner. Ein erfolgreicher Vertreter der musikalischen Moderne. Das macht ihn zur Hassfigur in einem sich politisch radikalisierenden Europa. Der Führer hat den Balkon verlassen und betritt nun das Zimmer des Bürgermeisters. Ungeheurer Jubel brandet herauf. 1933 ergreift Hitler in Deutschland die Macht. 1938 kehrt Österreich heim ins Reich. 1939 ziehen deutsche Truppen in Prag ein. Auch Ungarn ist in vielen Bereichen vom Nazivirus infiziert. Bartok spürt, die Gefahr rückt näher. Man müsste weit weggehen von hier, weit weg aus der Nachbarschaft dieses verpesteten Landes. Aber wohin? Nach Grönland, Kapland oder Feuerland, den Fidschi-Inseln oder weiß der liebe Herrgott wohin? Der Gedanke, sein Zuhause verlassen zu müssen, setzt Bartok körperlich und seelisch zu. Bartok zögert. Doch dann finden zwei Ereignisse statt, die eine Entscheidung erleichtern. Seine Mutter, der er sich verpflichtet fühlt, stirbt. Im Frühjahr 1940 führt ihn eine Amerika-Tournee 7 Wochen durch die Vereinigten Staaten. Möglichkeiten eröffnen sich. Der Komponist kehrt noch einmal nach Ungarn zurück. Am 8. Oktober 1940 verabschiedet er sich von Budapest mit einem Konzert. Anschließend bricht das Ehepaar Bartok auf. Der Dampfer erreicht New York am 29. Oktober 1940. Eigentlich ist diese Reise ein Sprung ins Ungewisse aus einem gewussten Unerträglichen, schon wegen meines nicht ganz befriedigenden Zustandes. Weiß Gott, wie lange ich dort draußen arbeiten kann. Amerika wird dem ungarischen Komponisten kein Glück bringen. Dies ist der langsame Satz aus Bela Bartoks drittem Klavierkonzert, das er als Geburtstagsüberraschung für seine Frau Tita schreibt. Es ist eine der letzten Kompositionen, die Bartok vor seinem Tod vollendet hat. Bartoks Jahre des amerikanischen Exils gelten als Jahre der Depression und finanziellen Not. Unsere Lage verschlechtert sich von Tag zu Tag. Ich bin ziemlich pessimistisch. Ich habe mein Vertrauen zu Menschen, Ländern, zu allem verloren. Bartok fällt es schwer, in New York Fuß zu fassen. An der Ignoranz der amerikanischen Gesellschaft liegt dies nicht allein. Zum einen überschatten die angespannte weltpolitische Lage und Amerikas Eintritt in den Zweiten Weltkrieg das gesamte Kulturleben. Zum anderen passen Bartoks spröde Wesensart und der stets lächelnde Zweckoptimismus der neuen Welt nicht so recht zusammen. Bartok ist jedoch berühmt genug, um von der Columbia University einen befristeten Arbeitsvertrag zu erhalten. Seine Lebenshaltungskosten sind damit gedeckt. Zunächst einmal. Bis Bartok an Leukämie erkrankt. Die Arztrechnungen sind ruinös. Der Komponist kündigt das Haus in Brooklyn und zieht in eine enge Zwei-Zimmer-Wohnung in Manhattans 57. Straße. Im Frühsommer des Jahres 1943 tritt der Dirigent Serge Koussevitzky an Bartoks Krankenbett. Koussevitzky ist Chef des Boston Symphony Orchestra und eine der mächtigsten Musikpersönlichkeiten der USA. Er bittet Bartok um die Komposition eines Orchesterwerks im Andenken an seine vor kurzem verstorbene Frau. Und so entsteht das Konzert für Orchester, das auch Béla Bartoks Requiem wird. Béla Bartok stirbt am 26. September 1945 in New York im Alter von 64 Jahren. Die New York Times würdigt ihn in einem Nachruf als einen der wichtigsten Komponisten zeitgenössischer Musik. Dennoch folgen nur 10 Leute Bartoks Sarg. Der ungarische Dirigent Antal Dohati: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Jahre des Exils Bartoks Leben verkürzt haben. Doch sein Leben wäre genauso kurz gewesen, wäre er in Ungarn in einer unfreien Atmosphäre geblieben. Paradoxerweise wurde gerade er, der eine der geistigen Säulen unseres Jahrhunderts ist, von ihm zermalmt und aufgerieben. Sie hörten Béla Bartok, Meister der Moderne, von Markus Vanhoefer, der auch Regie führte. Es sprachen Hans-Jürgen Stockerl, Rainer Buck, Hemmer Michel und Peter Lersch. Ton und Technik Roland Böhm. Ein Podcast von Radio Wissen.